Die Persönlichkeitenverschiedene Kreise, die Bekannten von Kim Jong-il und die Menschen in vielen Ländern der Welt verehren hoch Genossen Kim Jong-il, der sich unvergängliche Verdienste um den Sieg des sozialistischen Werkes, des gemeinsamen Ideals der Menschheit erworben hat. In Hochachtung vor Kim Jong-il verliehen ihm mehr als 170 Länder, die internationalen Organisationen und einzelne Persönlichkeiten über 40.000 Geschenke, 380 Orden, Medaillen und Ehrentitel sowie viele Belobigungsurkunden.